Im Tonstudio des Schlagerkomponisten Ralf Sögel wird immer noch an den Gesangsteilen für den neuen Sommerhit gefeilt. So viel ist inzwischen durchgesickert, der Text steht. Zumindest der Refrain liegt inzwischen vor. Da heißt es, verliebte Fischer ziehen mit den Booten die Berge hinauf. Grüß mir die Gemse, den Adler, den Rotbarsch, ja. Bergmann, Glück auf. Ja, das war ein Welthit damals. Naja, wenn man mal davon absieht, dass im Ausland zum Beispiel keine einzige Platte verkauft worden. Ja, nun, da habe ich doch jetzt diesen Frauenchor für. Die transponieren das auf Englisch, wie wir Musiker sagen, und dann läuft die Sache. Ah ja, gemeint sind die Husumerinnen von gestern, die heute den Dolmetschergesang übernehmen. Guten Morgen, die Damen. Ja, morgen. Dann lassen Sie doch mal hören, wie Sie sich das vorgestellt haben, Herr Sögel. So, Mädels, Brust raus und ab geht's. Tädädätätä, titi. Verliebte Fischer ziehen mit den Booten die Berge hinauf. The mountains hinauf. Grüß mir die Gemse, den Adler, den Rotbarsch, Bergmann, Glück auf. Bergmann, Glück auf. Wie bitte? Bergmann, Glück auf. Aha. Der Deep Sommerhit mit internationalem Flair und damit zurück ins Funkhaus. Round girl in the ring. Deep Party. Deep Party. Why I'm große Mountain. It's a night, it's on the run. It's a new day, it's a new day. And I fly up to the sun. Now Hau jetzt ab in die spanische Sonne. Der Stress zu Haus geht mir voll auf den Geist. Hab im Büro nur vom Urlaub gesponnen. Ich träum in Farbe und leb in Schwarz-Weiß. Die letzte Woche war ziemlich im Eimer. Mit meiner Freundin ist endgültig aus. Jetzt bin ich reif für die Insel wie keiner. Ich brauche Urlaub und muss hier jetzt raus. Eins, zwei und Kreuzfahrt nach Mallorca. Drei, vier, Buenos Dias, ich bin hier. Eins, zwei und Kreuzfahrt nach Mallorca. Drei, vier und der Rest bleibt hinter mir. Ich war schon fast am Ende, hab gelitten wie ein Tier. Jetzt spuck ich in die Hände, denn die Party, die ist hier.

Die Berge hin, träumen durch den Sommer mit der Berg- und Talbahn. Fuhren wir ins Wild. We'll be right back. you wouldn't call me gentleman. If you only knew my plan, you wouldn't take the chance. nicht, wo der Hund und warum der das nicht kann. Ich sitz hier mit meinen Freunden und der Uber kommt nicht ran. Und seit ewiger Zeit bestell ich hier ein helles. Helles! Obertacken helles! Fast jedes Mal sah ich ihn auf seiner Tour. Ich winkte ihm zu, doch er lächelte nur. Es ist schwer, warum kriegen wir denn hier kein helles? hat mir gut gefallen. Das war prima. Jawohl. Bravo. Freut mich zu hören, dass es Ihnen gefallen hat. Wie ihr marschiert seid und wie das geklappt hat. Einfach großartig. Danke. Jo, warte mal, ich hier jetzt. Wenn der rote Silbermond in den Bergen versinkt und die dicke Monika dich zum Rendezvous zwingt, schenk im prallen Sonnenschein noch ein paar Tequila ein und du wirst sehen, das wird doch noch ganz schön. Verliebte Fischer, zieh mit den Booten. Blonde Hildegard, manche Träne vergießt, weil der wilde Mario ihr den Urlaub vermisst. Doch die schöne Sommernacht ist nicht nur für zwei. Doch eines Tages kehrst du nach Bielefeld zurück und dann wirst du diesen Brüdern vom Reisebüro aber mal gehörig den Mars blasen. Los, Manolo!